Hallo, hallo. Hallo, lieben Freunde. Wir sind hier live. Lass mich hier meine Sachen ein bisschen zusammenrichten. Dach mich organisieren. Auf meinem Schreibtisch hier in der Resina. Während wir dann alles beginnen. Los geht's. Bei euch in Europa ist es ja schon 8 Uhr abends. Bei mir ist es 16 Uhr am Nachmittag. Schön warm ist es hier in der Resina. Und ich habe mich gestern ganz spontan entschieden, wieder mal ein Instagram Live zu machen. Und zwar, da wollte ich einige Sachen mitteilen, die mir auf dem Herzen brennen, die mich bewegen und die eben auch ich ganz spontan mit euch mitteilen wollte. Hallo, hallo meine lieben Freunde, ich sehe euch hier, so viele von euch, die ich kenne. Freut mich riesig. Ich warte ein Minütchen vielleicht, bis noch mehr Leute hineinkommen. Ich bin überrascht, 120 Leute haben wir schon hier innerhalb von wenigen Sekunden. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wenn wir das kurzfristig machen, wie viele Leute da im Live sein werden, wie viele dazu sehen können, wie viele es schaffen, so kurzfristig auch. Freut mich sehr. Wir werden dieses Live auch dann speichern und dann können wir es auch auf dem YouTube-Kanal stellen. Ich freue mich riesig auf unser Herzseminar in der Schweiz. Für alle, die in der Schweiz sind und die angemeldet sind, Plätze haben wir keine mehr. Und ja, viel gute Dinge tut der Herr. Okay, jetzt lege ich mal los. Und zwar, es hat mich ein Gedanke bewegt. Eigentlich, ich bin aufgewacht mit einem gewissen Gedanken. Schon vor längerer Zeit mal, letztes Jahr war das im Herbst, als ich in Tschechien war. Und dann diese Woche hat sich das Gleiche wiederholt. Und der Gedanke, mit dem ich aufgewacht bin, der hat mich schon damals sehr bewegt. Also damals im Herbst in Tschechien hat mich der Gedanke sehr bewegt. Ich habe mich viel damit befasst, ich habe viel darüber nachgegrübelt und darüber nachgedacht. Und diese Woche, dann bin ich spontan wieder aufgewacht mit dem ganz mit demselben Gedanken. Ich erzähle euch ein bisschen den Hintergrund dazu, okay? Ein bisschen Background zu dem Gedanken, mit dem ich aufgewacht bin. Diese letzte Woche, da hatte ich, wie soll ich die richtigen Worte hier wählen, wenn man das Wort Angriff verwendet im christlichen Bereich, dann gibt es ja gleich so viele verschiedene Gedanken in die Richtungen, die, wo die Leute denken. Angriff vom Teufel und geistlicher Kampf und was weiß ich. Aber ich werde doch das Wort Angriff verwenden. Ich hatte Angriff einfach auf körperlich, auf meine körperliche Gesundheit. Und wenn ich von Angriff rede, rede ich nicht vom Teufel und vom Feind und vom geistlichen Kampf. Einfach meine Gesundheit war angegriffen. Mit anderen Worten, da hat versucht, ein Virus meinen Körper anzugreifen und zu attackieren. Ich habe natürlich das getan, was ich lehre, was ihr schon wisst, ihr mich länger kennt, was ich bei solchen Sachen tue. Ich habe das erstens mal abgelehnt, das heißt, ich habe mich entschieden, das ist nicht Teil meiner Identität, das ist nicht Teil von dem, was, wer ich in Christus bin, das gehört nicht zu mir, das ist nicht meins und habe das von mir gewiesen. Habe dann aber auch gleichzeitig das getan, was auch für mich eine sehr wichtige Sache ist, nämlich im Herzen über die Wahrheit und die Realität des Wortes Gottes meditiert. Ich bin heil, ich bin geheilt, ich bin eins mit Christus, er ist der Weinstock, ich bin die Rebe. Nachdem der Weinstock gesund ist, ist die Rebe auch gesund und habe einfach auch mit dem Psalm 91 und habe einfach diese Sachen in meinem Herzen ergriffen, während ich mich geweigert habe, mich von diesem Virus einfach unterkriegen zu lassen. Und als ich dann abend ins Bett ging und dann einschlief, ich schlafe eigentlich immer sehr gut, nicht immer so lange wie andere schlafen, aber sehr, sehr gut schlafe ich. Und als ich dann einschlief und nächsten Tag aufwachte, wachte ich mit folgenden Gedanken auf. Geheilt, um zu heilen. Geheilt, um zu heilen. Und wisst ihr, ich bin überzeugt davon, Gott will, dass es uns alle gut geht. Da bin ich 100% überzeugt. Die Bibel sagt ja, dass wir gesegnet sind mit allen Segnungen in der geistlichen Welt in Jesus Christus. Die Bibel lehrt von Anfang bis Ende ganz klar. Da bräuchten wir jetzt Stunden, um das wirklich klar von der Bibel her durchzuleuchten oder durchzuschauen. Aber die Bibel lehrt ganz klar, Gott will, dass es jedem Menschen gut geht. Nicht nur jedem Christen. Gott hat es bereits bezahlt, dass es jedem Christen gut gehen kann. Aber Gott will, dass es jedem Menschen gut geht. Gott liebt den Menschen. Und da Gott den Menschen liebt, hat Gott kein Interesse, dass es den Menschen schlecht geht. Das passt ja gar nicht in seinen Charakter. Gott ist Liebe und Liebe will immer, dass es dem anderen auch gut geht. Also Gott hat ein tiefes Verlangen, dass es jedem Menschen auf dieser Welt gut geht. Krankheit hat mit Gott nichts zu tun. Gott will nicht, dass irgendjemand krank ist. Gott will auch nicht, dass irgendjemand arm ist. Die Armut ist ein Fluch, die ist kein Segen. Und Gott will einfach, dass es jedem Menschen gut geht. In allen Bereichen des Lebens. Dass die Beziehungen friedlich sind, dass die Körper gesund sind, dass so viel Finanzen vorhanden sind, dass kein Mensch je braucht, Gedanken machen über finanzielle Versorgung. Gott will, dass es den Menschen gut geht. Das sehen wir von Anfang in der Bibel, von 1. Mose, sehen wir das durch hinaus bis in die, Apokalypse, hätte ich bald gesagt, bis in die Offenbarung. Also wir sehen, von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel sehen wir einen Gott, der will, dass es den Menschen gut geht. Das ist ganz klar etabliert in der Bibel. Und nachdem das ja der Wille Gottes ist, ist völlig klar, dass Gott nicht will, dass wir krank sind. Gott will auch nicht, dass wir finanziell ständig am Limit leben. Gott hat auch kein Interesse daran, dass unsere Beziehungen ständig unter Stress sind und unangenehm sind und dass die uns aufreiben. Gott will nicht, dass der Mensch permanent sich Sorgen macht. Gott will einfach, dass es uns Menschen gut geht. Das muss uns klar sein. Das ist Teil der Natur, Teil des Wesens Gottes. Das hat er uns in seinem Wort ganz klar gezeigt. Und hier ist der Punkt, den ich machen will. Nämlich, es ist ganz wichtig für mich und ich denke auch für Gott, dass wir verstehen, da gibt es drei Gründe, warum es den Menschen gut gehen soll. Also, wenn ich spreche vom Gutgehen, dann spreche ich vom rundherum Wohlergehen. Wisst ihr, denk einmal, mein lieber Freund, das Wort Shalom, da gibt es ja viele Christen heute auch, die grüßen einander mit Shalom. Jeder darf hier tun, was er will. Ich mag es persönlich nicht und ich werde euch sagen, warum ich es nicht mag. Ich mag gar nichts, was irgendwie zu einer Floskel wird. Was einfach zu einer religiösen Floskel wird, wo man Dinge sagt, die man gar nicht weiß, was sie bedeuten und gar nicht wirklich vom Herzen her die Dinge sagt und auch sie nicht lebt und erlebt. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die mich mit Shalom begrüßen oder begrüßt haben mit Shalom, die leben nicht im Shalom. Das ist für sie einfach, was weiß ich, aus welchem Grund sie das auch sagen. Ich spreche Deutsch, also grüß mich auf Deutsch, spreche mit mir Deutsch. Ich persönlich sage auch nicht Yeshua, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich sage Jesus. Warum? Weil das der deutsche Name von Yeshua ist. Weißt du, die Brasilianer, die können meinen Namen auch nicht auf Deutsch aussprechen. Also helfe ich ihnen, meinen Namen auf Portugiesisch auszusprechen. Wenn ich mich hier in Brasilien vorstelle, dann stelle ich mich so vor. Hallo, ich bin Heinhaji. Heinhaji, so ist mein Name auf Portugiesisch. Reinhard können die nicht sagen. Da hätte es gar keinen Sinn, wenn ich darauf bestehen will, ihr müsst Reinhard sagen. Das geht hier nicht, das schaffen sie nicht. Die Leute, die es lernen wollen, denen versuche ich es immer wieder beizubringen, die kämpfen sich dann damit ab. Und weißt du, und das ist eben, schau, wenn die Leute Shalom sagen, weißt du, was das wirklich bedeutet? Und ich möchte hier einen wichtigen Punkt machen. Nämlich das Wort im Hebräischen Shalom, mit dem wir uns ja auch oft, oder mit dem viele Menschen sich grüßen, dieses Wort bedeutet ein gesamtheitliches Wohlergehen. Das heißt, es geht dir gut körperlich, es geht dir gut, du hast Sieg über den Feind, es geht dir gut, du bist pumperl gesund von Kopf bis Bein, bis Fuß, es geht dir gut, du hast genügend Finanzen, dass du dir niemals Sorgen machen brauchst, um deine Rechnungen zu bezahlen und du hast so viel, dass du weggeben kannst, wann immer du einfach gerne großzügig sein möchtest. Das bedeutet Shalom. Shalom bedeutet ein ganzheitliches Gutgehen. Ein Wohlgehen, innerlich und äußerlich. Und das ist es, was Gott von uns möchte. Hallo Peter, schön auch, dich hier zu sehen. Mein lieber Peter, den ich so wertvoll finde und so schätze. Ach, wie habe ich den Mann lieb. Okay, sorry, ich habe mich jetzt ablenken lassen von ihm. Aber weißt du, das ist es ja, was Gott will von uns. Gott will, dass es uns auf allen Ebenen unseres Lebens gut geht. Auf allen Ebenen unseres Lebens. Und hier möchte ich noch etwas sagen, was ganz wichtig geworden ist für mich. Ich bin überzeugt davon, dass es drei Gründe gibt, warum Gott will, dass es den Menschen gut geht. Und wir haben diese drei Gründe sehr oft auf den Kopf gestellt. Und wir haben den Grund, der für mich eigentlich nicht der Hauptgrund ist, zum Hauptgrund gemacht. Und da sind wir in die Falle getappt. Ich nenne es die Falle der letzten Tage. Der Apostel Paulus, der warnt uns ganz stark und er sagt, in den letzten Tagen werden furchtbare Zeiten auf uns zukommen. Und dann sagt er, in diesen letzten Tagen, diese furchtbaren Zeiten, die werden sich ausdrücken, indem Menschen selbstsüchtig sein werden, egoistisch sein werden. Und wisst du, der Egoismus, der schleicht sich so leicht und subtil in unser Leben ein. Und da möchte ich euch herausfordern, warnen, ermutigen und helfen, dass ihr wirklich ergreifen könnt, dass es euch gut geht, auf allen Ebenen des Lebens. Schau mal. Die Bibel sagt doch, und das ist das Erste, was wir uns, denke ich, im Herzen ergreifen müssen. Nämlich, der erste Grund, warum es uns gut gehen soll, ist nicht, damit wir glücklich sind, sondern ist, damit Gott durch uns verherrlicht wird. Schau mal, wie klar die Bibel ist. 1. Korinther 10, Vers 31. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, also will Gott, dass wir gutes Essen haben? Natürlich, er versorgt uns ja. Will Gott, dass wir Gutes zum Trinken haben? Natürlich will er das. Hat Jesus nicht ganz am Anfang seinen Jüngern bereits beigebracht und gelehrt, hört auf, euch Sorgen zu machen um Essen und Trinken. Ihr habt einen unwahrscheinlich guten Vater im Himmel, der kümmert sich. Der gibt euch nicht nur gerade genug, um über die Runden zu kommen. Der gibt uns ein Land voll Milch und Honig, ohne zu bezahlen, will er, dass es uns gut geht. Das will Gott. Aber schau mal, was Paulus hier sagt, wie klar er das doch sagt. Er sagt, ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Sonst etwas tut. Tut alles zur Ehre Gottes. Mit anderen Worten. Der erste Grund, unser Hauptmotiv, warum wir wollen, dass wir heil sind, dass wir gesegnet sind, dass es uns gut geht, dass wir Wohlstand haben, dass wir Beziehungen haben, die angenehm sind und nicht stressig sind, muss sein, damit Gott verherrlicht wird. Ist es nicht so, meine lieben Freunde, und ich habe euch ja gesagt, einige sind ja etwas später erst dazugekommen, also wiederhole ich mich für die, die dazugekommen sind. Ich habe ja gesagt, ich hatte diese Woche Angriffe oder einen Angriff auf meinen Körper. Ein Virus hat sich versucht, in meinem Körper festzusetzen. Und dieser Virus hat sich gar nicht angenehm angefühlt. Es geht mir inzwischen absolut tipptopp. Ich habe das getan, was ich anderen auch lehre, was man tut in solchen Sachen. Aber weißt du, in dieser Situation, da geht es so leicht, dass sich unser Motiv verschiebt. Nämlich, ich fühle mich nicht wohl, das mag ich nicht, Gott ist ein Gott der Liebe, also soll es mir auch gut gehen. Obwohl das ja stimmt, ist es dennoch eine große Gefahr, dass es bei uns der Hauptgrund oder vielleicht sogar, wenn wir nicht aufpassen, der einzige Grund ist, dass wir wollen, dass wir geheilt sind, weil wir die Schnauze voll haben, dass wir leiden. Und da sehe ich eine große Gefahr darin. Und ich werde dir sagen, warum ich eine große Gefahr sehe damit. Denn dann können wir ganz subtil und ganz leicht die richtige Sache mit dem falschen Motiv haben wollen. Nämlich, dass es mir gut geht. Ist das ein wichtiger Grund? Ja. Ist das der wichtigste Grund? Nein. Was hilft es dir, mein lieber Freund, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du deine Heilung im Glauben ergriffen hast, weil du gelernt hast vom neuen Bund, weil du gelernt hast von den Gottfakten, weil du gelernt hast, was dir alles gehört? Was hilft es, wenn du das ergreifst, aber letztendlich Gott mit deinem Leben nicht verherrlichst? Was hilft es dir dann? Es geht dir dann körperlich besser, aber am Ende deines Lebens, wenn du vor Gott stehst, musst du ja auch Rechenschaft ablegen für dein Leben. Weißt du, ich habe heute, diese Woche habe ich eine lange, lange Nachricht bekommen von einer Dame, die ist Mitte oder Ende 30, die hat die erste Schule des prophetischen Übernatürlichen hier in Brasilien gemacht, vor 6 Jahren. Und diese liebe Dame, die hat mir auch 8 Videos geschickt, wo sie mir erzählt hat, wie sie geht, und dann auch gezeigt, die hat eine ganz tragische Krankheit jetzt. Und da hat sie, die ist von den Händen schon ganz verkrüppelt. Also die Hände sind verkrüppelt, die hat irgendeine Arthrose und ist sehr, sehr verzweifelt in dieser Sache. Und wir sollen Mitleid haben mit den Kranken, keine Frage. Wir sollen auch Krankheit hassen und ablehnen, auch keine Frage. Wir sollen mit Krankheit nichts am Hut zu haben zu wollen. Auch keine Frage. Aber hier ist die große Frage. Was ist mein Hauptmotiv, warum ich gesund sein will, wenn ich krank bin? Ist es, weil ich sage, Krankheit verherrlicht Gott nicht? Ist es, weil ich ehrlich und aufrichtig vom Herzen sagen kann, das verherrlicht meinen Gott nicht? Oder ist es, oh, das tut so weh, ich hasse diesen Schmerz? Oder, oh, das tut so weh, ich habe das Leiden zu satt? Oder, oh, das ist so unangenehm, ich mag das nicht? Was ist das ehrliche und aufrichtige erste Motiv? Und diese Frage, denke ich, die müssen wir uns stellen in allen Dingen. Wenn wir finanziellen Mangel haben, warum wollen wir, dass wir finanziell versorgt sind? Ich habe es satt, mir jeden Monat Sorgen zu machen und mich abzukämpfen und mich abzumühen. Ist das der Hauptgrund? Ist das der erste Grund? Ist das das erste Motiv? Wenn das das erste Motiv ist, dann haben wir ein Problem. Nämlich, der Apostel Paulus hat gesagt, ob ihr esst, ob ihr trinkt, ob ihr sonst irgendetwas tut, sagt er. Irgendetwas. Tut alles zur Ehre des Herrn. Mit anderen Worten, wenn ich meine Heilung im Glauben ergreifen will, muss das erste Motiv sein, diese Krankheit verherrlicht meinen Gott nicht und ich will meinen Gott verherrlichen. Ich will jetzt durch das Ergreifen meiner Gesundheit, durch das Ergreifen meiner Heilung, durch das will ich jetzt meinen Gott verherrlichen. Und wenn wir uns nicht acht haben, dann schleicht sich dieses Motiv des Egoismus so leicht in unser Leben hinein. Ach, ich will endlich auch gesegnet sein, weil ich mir nicht mehr Sorgen machen möchte um finanzielle Versorgung. Ach, ich will endlich auch gesegnet sein, weil ich will in den Urlaub fahren. Wisst ihr, was ich heute getan habe? Ich habe mich entschieden, stell dir vor, ich bin wirklich dabei, mein Leben ganz, ganz, ganz, ganz, ganz radikal zu ändern. Ich habe mich entschieden, nicht mehr 7 Tage die Woche zu arbeiten. Das ist was ganz Neues, das ist für die Leute auch um mich herum etwas ganz Neues. Heute bin ich mit Debbie auf der Couch gesessen und da haben wir stundenlang geredet und was machen wir, heuer ist unser 40. Hochzeitstag und wie feiern wir denn, wo feiern wir denn? Da haben wir geträumt und geplant und geredet, einfach so auf der Couch gesessen. Und dann hat die Debbie natürlich ganz happy, war sie, dass ich mit ihr Zeit verbringen, zum 40. Hochzeitstag feiern, hat sie angefangen nachzuschauen, ja, was ist es denn? Da hat sie gefragt im Internet, was wäre ein guter Ort für den 40. Hochzeitstag? Und dann haben wir so vorhin geträumt und ein bisschen geschaut. Ich denke, vielleicht sogar auch schon eine Entscheidung getroffen, wohin wir fahren werden heuer im Herbst. Aber, mein lieber Freund, ich möchte dir das sagen. Wenn ich jetzt als Hauptmotiv habe, finanziell gesegnet zu sein, damit ich mir einen schönen Hochzeitstag leisten kann mit meiner lieben Frau zum 40. Tag, dann ist das das falsche Motiv. Wenn das das Hauptmotiv ist, ach mein lieber Stefan, schön dich zu sehen. Wenn aber mein Hauptmotiv ist, Jesus ist verherrlicht, wenn ich mit der Frau, die er mir gegeben hat, 40 Jahre später immer noch seine Güte feiern kann in einem wunderschönen All-Inclusive-Resort, dann ist das das richtige Motiv. Und wisst ihr, dieser Egoismus, der schleicht sich ganz vorsichtig und ganz leicht hinein in unser Leben. Da müssen wir aufpassen. Und darum, schau mal, was die Bibel sagt im 1. Korinther 9, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Mit anderen Worten, alles, was mir gehört von Gott, alles, wofür Jesus Christus bezahlt hat, alles, das er will, dass ich habe, Gesundheit, finanzielle Versorgung, friedliche Beziehung, schöne Zeit mit meiner Familie, alles, was Gott will, dass ich habe, das soll ich aus dem allerersten Grund haben wollen oder erleben wollen, weil haben tue ich es ja schon, erleben wollen, damit Gott verherrlicht wird. Das muss der erste und wichtigste Grund bleiben. Schau mal, wie genial der Vers ist. Den Vers habe ich ja tausende Male schon zitiert und darüber geredet und gelehrt, hunderte Male. Schau mal, wie klar es ist. Gepriesen, Epheser Kapitel 1, Vers 3, kennt ihr ja wahrscheinlich die meisten auswendig, die mir nachfolgen. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, in Christus Jesus. Wie fängt denn dieser Vers an? Dieser Vers fängt nicht an, Gott hat uns gesegnet. Nein, dieser Vers fängt an, gepriesen sei der Gott unseres Vaters, der Herrn Jesus Christus. Ist das nicht interessant? dass Epheser 1, Vers 3, wo wir immer wieder sagen, ich bin gesegnet, alle Segnungen der himmlischen Welt, die gehören mir, das nehmen wir ja so gern an. Ach, wie gerne nehmen wir diesen Vers und nehmen den Glauben an und sagen, ich bin gesegnet mit allen Segnungen. Aber der Vers beginnt mit folgender Aussage: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, ich bin gesegnet mit allen Segnungen und das dient als allererstens dazu, dass Gott mal verherrlicht wird, dass er gepriesen wird, dass er erhoben wird, dass er wirklich mal verherrlicht wird. Okay, also Grund Nummer 1, warum es uns immer gut gehen soll: Heilung, Versorgung, schönen Urlaub, keine Sorgen machen, gute Beziehungen, was immer da hineingehört, in das uns gut geht, in diesen Frieden, den Gott uns geschenkt hat, dieses Shalom. Der erste Grund muss bleiben: Ich will meinen Gott verherrlichen. Ein Leben in Armut verherrlicht Gott nicht. Ein Leben in Krankheit verherrlicht Gott nicht. Ein Leben mit kaputten Beziehungen verherrlicht Gott nicht. Eine kaputte Ehe verherrlicht Gott nicht. Meine lieben Freunde, sind wir doch ganz ehrlich. Sind wir ganz ehrlich. Viele von uns, eigentlich, ich sage jetzt uns, ich bin da ja nicht inkludiert, weil ich bin sehr glücklich mit meiner lieben Debbie, obwohl unsere Ehe auch nicht immer der Himmel auf Erden war, aber viele von uns, wenn die in Ehekrisen sind, der erste Grund, warum wir wollen, dass unsere Ehe endlich wieder gut ist, weil es uns nervt. Es nervt uns, dass wir keine glückliche Beziehung haben. Wir sind nicht glücklich mit dem Partner. Und wie immer wieder habe ich gemerkt, dass wenn Ehen kaputt sind oder wenn Ehen chaotisch sind oder wenn Ehen einfach schmerzhaft sind, wie immer wieder habe ich gemerkt, dass die Christen, die beten, die flehen, die bitten um Gebet, dass Gott ihre Ehe wiederherstellt. Warum? Weil sie sich nicht wohlfühlen, weil es ihnen wehtut. Das heißt, das Richtige, eine gute Ehebeziehung, wurde zum Egoismus. Nämlich, ich will, dass es mir gut geht, weil mein Ehepartner liebt mich nicht. Mein Ehepartner versteht mich nicht. Mich, meiner, mich, meiner, mich, meiner. Und wir haben das Richtige, eine gute Ehe, mit dem falschen Motiv versucht zu ergreifen. Nämlich, ich bin nicht glücklich in meiner Ehe. Anstatt zu sagen, Herr, verherrlich dich diese Beziehung? Wenn ich diese Beziehung nicht verherrlicht, dann will ich, dass meine Ehe sich ändert. Aus dem ersten und aus dem wichtigsten Motiv, damit wenn die Menschen meine Ehe sehen, sagen sie, wow, dieser Gott ist genial. Dieser Gott ist wirklich toll. Schau mal, was dieser Gott in dieser Ehe getan hat. Das muss in allen Dingen unser Hauptmotiv sein, meine lieben Freunde. Unser allergrößter Grund muss das sein. Wisst ihr, wir hatten soeben unsere zwei Söhne hier aus den USA, den Danny und den Chris. Die leben ja beide in den USA mit ihren Frauen und wir sehen sie ganz, ganz wenig. Und ich habe gesagt, die waren ja nur 6 Tage bei uns hier in Brasilien. Und ich habe gesagt, diese 6 Tage nehme ich mir frei. Ich nehme mir jetzt wirklich frei, um mit meinen Kindern zu sein. Ich habe das leider sehr, sehr vernachlässigt in den vergangenen Jahren. Und da haben wir einfach unwahrscheinlich schöne Zeit gehabt. Wir sind gesessen, wir haben geplaudert, wir haben gespielt, wir haben gelacht. Und sie wollten ja auch unser Waisenhaus sehen. Und dann gingen wir hinein, wir fuhren mit ihnen in unser Waisenhaus. Die waren so bewegt. Die waren so bewegt von dem, was sie gesehen haben, was Gott hier getan hat. Und wisst ihr, als ich begonnen habe, das erste Waisenhaus in Brasilien zu öffnen, habe ich Folgendes gesagt. Alle unsere Waisenhäuser, die müssen die besten in Brasilien sein. Nicht, damit ich sagen kann, ich habe die besten Waisenhäuser in Brasilien. Nicht, dass ich sagen kann, schau, was wir alles gebaut haben. Nicht, damit ich sagen kann, ach, was habe ich alles geschafft in meinem Leben. Nein, ich habe gesagt, unsere Waisenhäuser müssen Gott verherrlichen. Und ein Waisenhaus, wo die Kinder nicht genug zum Essen haben, wo die Kinder nicht gut versorgt sind, wo sie kaum Platz haben zum Spielen, das verherrlicht meinen Gott nicht. Mein Hauptmotiv und Hauptgrund für gute Waisenhäuser war, Gott muss verherrlicht werden durch das, was ich hier in Brasilien aufbaue. Oder besser gesagt, durch das, was er durch mich hier in Brasilien aufbaut. Zweiter Grund. Es gibt ja 3 Gründe, warum wir all die guten Dinge erleben sollen, die Gott für uns hat. Grund Nummer 2. Um anderen Gutes zu tun. Geheilt, um zu heilen. Versorgt, um zu versorgen. Frieden zu haben, um Frieden zu geben. Hat Jesus nicht zu seinen Jüngern selbst gesagt, nachdem er sie ausgeschickt hat, um das Evangelium zu predigen, geht rein ins Haus und sagt, Friede sei mit euch. Schau mal, wie klar die Sache doch ist. Ich möchte nicht mein Leben opfern auf dem Altar der Israel-Theologie. Dazu habe ich mich entschieden vor etwa 40 Jahren. Also das tue ich nicht. Jeder kann glauben, was er will. Aber ich möchte etwas sagen hier, was ich vertraue, dass es auch richtig verstanden wird. Die Leute, oder viele, nicht viele Christen, aber einige Christen, die eine sehr starke Israel-orientierte Theologie haben, so scheint es mir zumindest, das ist meine Wahrnehmung, die haben die Grundessenz, die absolute Grundessenz nicht wirklich erfasst. Als Gott ganz am Anfang zu Abraham kam, schau mal, da war noch Abraham, da war noch gar nicht Abraham. Da war er ja nicht mal Jude, der war ja vom heutigen Irak. Da gab es noch kein jüdisches Volk. Als Gott zu Abraham kam, sagte Gott Folgendes. Schau mal, 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 und 2. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und schau den nächsten Satz, den Gott hier macht. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Mit anderen Worten, gesegnet, um zu segnen. Gesegnet, um ein Segen zu sein. In dem Augenblick, wo einen Punkt machen, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen, Punkt, haben wir das verpasst, was Gott gesagt hat. Gott hat niemals wollen, dass es Abraham einfach nur gut geht und Punkt. Nein, Gott wollte, dass der Segen Abrahams zu allen Völkern dieser Welt kommt. Das war immer schon sein Herz. Und denken mal, mein lieber Freund, wenn wir geheilt sein wollen, wenn wir Wohlstand haben wollen, wenn wir versorgt sein wollen, wenn wir Frieden haben wollen, wenn wir in all unseren Beziehungen einfach angenehme, gute, friedliche Beziehungen haben wollen, dann muss es erstens sein, dass Gott verherrlicht wird, zweitens, damit wir das weitergeben können an die anderen. Es darf doch nicht so sein, dass ich geheilt sein will, aber jetzt habe ich meine Heilung gegriffen und die feiere ich jetzt den Rest meines Lebens. Geheilt, um zu heilen, gesegnet, um zu segnen, versorgt, um andere zu versorgen, reich, um anderen zu helfen, die in Armut leben. Und weißt du, und das ist das, was für mich so wichtig geworden ist. Ich will ein Mensch sein, der in allen Bereichen seines Lebens alles ergreift, was vom vollbrachten Werk des Kreuzes auch mir gehört. Nicht nur, damit es mir gut geht, auch nicht nur, damit Jesus Christus verherrlicht wird, sondern damit Jesus Christus verherrlicht wird und dass ich das weitergeben kann, was ich habe. Meine lieben Freunde, wir sind doch keine Tümpeln. Wir sind doch kein Staubbecken. Wir sind doch Kanäle. Darum ist es auch so wichtig, dass in unserem Herzen ein Schrei ist. Lass mich mal Wasser trinken hier in meinem heißen Teresina. Darum ist es so wichtig, mein Freund, dass ein Schrei ist in meinem Herzen. Herr Jesus, ich muss heil sein, um anderen auch Heilung zu bringen, die nichts von dir wissen, die gar nicht wissen, wie man die Heilung ergreift, die vielleicht dich gar nicht kennen. Herr Jesus, ich muss versorgt sein, damit ich aus meinem Überfluss den anderen geben kann. Herr Jesus, ich muss friedliche, wunderbare, gute Beziehungen haben, damit ich anderen helfen kann, kaputte Beziehungen wiederhergestellt zu bekommen. Geheilt, um zu heilen, versorgt, um zu versorgen. In Frieden leben, um Frieden zu bringen. Und wenn das mal der Schrei unseres Herzens ist, dass wir nicht einfach nur Reservoirs oder Tümpeln oder Staubbecken sein wollen, sondern dass wir wirklich Kanäle sein wollen. Wisst ihr, wir hatten mit unseren Söhnen hier, mit dem Daniel und dem Christopher, der Clayton, der lebte bei uns, die sind jetzt 38 und 36 Jahre alt in ein paar Wochen, und da hatten wir ein sehr, sehr ernstes Gespräch. Das haben unsere Söhne angestoßen, das kam nicht von uns. Die Debbie wird ja nächstes Jahr 70. Und da haben sie eben gesagt, habt ihr euch Gedanken gemacht, was geschieht, wenn ihr älter werdet? Was ist, wenn einmal einer von euch nicht mehr lebt? Was wird der andere machen? Werdet ihr in Brasilien bleiben? Werdet ihr in den USA umziehen? Werdet ihr nach Österreich umziehen? Was wollt ihr, dass unsere Rolle ist? Das war eigentlich ihre wichtige Frage. Was wollt ihr, dass wir machen? Erwartet ihr, dass wir euch versorgen? Erwartet ihr, dass wir euch nach Amerika holen, dort, wo wir leben? Was ist denn was ist unsere Rolle? Wir wollen einfach wissen, auch was sollen wir tun, wenn es euch nicht mehr so gut geht, dass ihr euch selbst nicht versorgen könnt. Und dann haben sie auch geredet über vielleicht Ruhestand. Mama wird ja nächstes Jahr 70 und denkt in den Ruhestand. Und mitten im Gespräch dann sagte einer unserer Söhne, weißt du eigentlich, Papa, das Gespräch, das betrifft dich nicht. Weil wir wissen ja, wie du dein Leben geplant hast. Du wirst nicht in den Ruhestand geben, du wirst auch nicht einfach irgendwo gemütlich zurücksitzen. Du wirst, solange du lebst, wirst du das, was du hast, geben. Und dann wirst du nicht mehr auf dieser Erde sein. Also eigentlich sollte das Gespräch mit der Mama mehr geführt werden. Und weißt du, ich habe mir eigentlich viel nachgedacht dann über dieses Gespräch. Und dann dachte ich mir, soll es nicht so sein, dass wir Christen bis am Ende unseres Lebens heil sein wollen, um andere heilen zu können? Versorgt sein wollen, um andere versorgen zu können? Im Frieden leben, um anderen Frieden bringen zu können? Gute Beziehungen zu haben und anderen in gute Beziehungen bringen zu können? Denk einmal, wie wir das sehr oft vernachlässigt haben. Wie sehr wir uns nur um uns gedreht haben. Da gibt es eine Welt, meine lieben Freunde, die braucht dich und die braucht mich. Und unser Motiv Nummer eins ist, Jesus, verherrlicht mich dein Leben. Das ist die Frage Nummer eins. Die Frage Nummer zwei, Herr Jesus, kann ich derjenige, der krank ist, der arm ist, der nicht versorgt ist, der chaotische Beziehungen hat, wo alles durcheinander ist, drunter und drüber ist, kann ich den anderen Gutes tun? Und wenn die Antwort ist, kann ich nicht, dann müssen wir sagen, okay, dann muss ich heil sein, damit ich Heilung bringen kann. Dann muss ich Überfluss und Finanzen haben, damit ich auch einen Überfluss geben kann. Ich muss einfach, und das muss das Schreien unseres Herzens sein, meine lieben Freunde, die Welt wird ärmer, die Welt wird kaputter, die Welt wird zerstörter, die Welt wird hoffnungsloser. Es muss in unserem Herzen ein Schrei sein, dass wir Kanäle sein wollen und nicht Tümpel sein dürfen. Das wünsche ich mir so sehr, dass die Christen diesen Schrei in ihrem Herzen tragen. Eigentlich aufhören, dass sich es um uns dreht, sondern dass wir heil sein wollen, gesegnet sein wollen, versorgt sein wollen, damit wir es weitergeben können, hinaus in diese Welt, die so hoffnungslos verloren ist. Und natürlich der dritte Grund, und ich habe den ganz bewusst als dritten Grund genannt hier. Der dritte Grund ist, wir sollen ja unsere Heilung ergreifen. Wir sollen unsere Versorgung ergreifen. Wir sollen unseren Frieden ergreifen. Wir sollen unsere gesegneten Beziehungen ergreifen. Wir sollen ergreifen, dass wir gesegnet sind auf allen Bereichen unseres Lebens, damit es auch uns gut geht. Natürlich sollen wir das. Warum? Denn das ist ein Erleben der Liebe meines wunderbaren liebenden Vaters. Und das sollen wir auch. Weißt du, die Frage ist ja falsch gestellt. Will Gott, dass es mir gut geht, weil er mich liebt? Das ist die falsche Frage. Warum? Ein Gott der Liebe will immer, dass es mir gut geht. Aber in der Liebe ist kein Egoismus. Die Bibel sagt ganz klar in 1. Korinther 13, die Liebe sucht niemals das Ihre. Und in dem Augenblick, wenn ich es zum Grund Nummer 1 mache, dass ich die Liebe Gottes erleben will, damit es mir gut geht, habe ich von meinem biblischen Verständnis Sache auf den Kopf gestellt. Und dann habe ich den neuen Punkt zum Humanismus gemacht. Im Humanismus steht der Mensch im Zentrum. Im wahren Christentum steht Gott im Zentrum. Und so leicht kann sich die Sache auf den Kopf stellen. So leicht können wir die Sachen verschieben. So leicht können wir, ach, Gott will, dass ich seine Liebe erlebe und das will er, dass ich es erlebe, indem es mir gut geht. Stimmt ja. Aber ich nenne das den Nebeneffekt. Ich nenne das nicht den Hauptgrund. Der Hauptgrund, meine lieben Freunde, ist was? Der Hauptgrund ist, Gott will verherrlicht sein. Er will durch mich und er will durch dich verherrlicht sein. Je besser es dir geht, desto mehr ist mein Gott verherrlicht. Je weniger ich mir Sorgen mache um irgendetwas im Leben, desto mehr ist mein Gott verherrlicht, der sich um mich sorgt. Je gesünder ich bin, desto mehr ist mein Gott versorgt, ist mein Gott verherrlicht, der meine Heilung ist. Je mehr Wohlstand ich habe, desto mehr ist man Gott verherrlicht, der der Schöpfer alles allen Materiellen ist. Das ist ganz wichtig. Zweitens, werden wir doch Kanäle. Geheilte Menschen heilen Menschen. Kranke Menschen sitzen zu Hause und warten auf ihr Wunder. Geheilte Menschen heilen Menschen. Wiederhergestellte Menschen stellen andere Menschen wieder her. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Versorgte Menschen, die können Kanäle der Versorgung für andere Menschen sein. Und wenn wir diese ersten zwei als Prioritäten halten, in allen Dingen soll es mir gut gehen, weil ich will, dass Gott verherrlicht wird und ich will auch ein Kanal sein für alle Menschen um mich herum. Weißt du, was gesehen, weißt du, was geschehen wird? Das Dritte, dass es mir auch gut geht, weil ich, damit ich die Liebe Gottes erlebe, das geschieht automatisch. Das ist automatisch dann der wunderbare Nebeneffekt. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, habe ich aufgehört, irgendetwas von Gott zu suchen oder zu ergreifen, nur damit es mir gut geht. Mir geht's gut, das ist der Nebeneffekt. Kümmere dich um sein Reich und er kümmert sich um dein Reich. Das sind meine eigenen Worte, Matthäus 6, Vers 33. Ihr trachtet zuerst nach mir und meiner Gerechtigkeit und ich kümmere mich dann schon um euch. Was haben wir gemacht? Wir haben so viel Energie hineingebuttert. Meine Heilung, meine Versorgung, mein Wohlgehen, meine wiederhergestellten Beziehungen, meine glückliche Gemeinde, meine mich. Und wir haschen nach den Dingen, die uns zustehen, aus dem falschen Motiv. Und dann merken wir gar nicht, wie wir uns selbst dabei verletzen. Anstatt zu sagen, Herr, durchforsche mein Herz. Durchforsche du mein Herz. Ich will mal sehen, ob in all diesen Dingen mein Hauptmotiv ist, ich will, dass mein Gott verherrlicht wird. Und wenn das Hauptmotiv ist, dann das zweite Motiv, ich will einfach auch ein Kanal sein. Ich will gesund sein, damit ich anderen Gesundheit geben kann. Ich will versorgt sein, damit ich anderen auch Versorgung bringen kann. Ich will tolle Beziehungen haben, damit ich anderen auch helfen kann, ihre kaputten Beziehungen wieder hergestellt zu bekommen. Und das ist dann ein geniales christliches Leben, ohne Stress, ohne Sorgen, wo es uns auch gut geht, als Nebeneffekt. Sonst machen wir den neuen Bund, wie ich schon gesagt, zum Humanismus. Und das soll nicht so werden. Meine lieben Freunde, spontan habe ich mich gestern entschieden, ein Live zu machen. War sehr überrascht, dass 260 Leute hier sind. Ich habe mir eigentlich gar nichts erwartet. Ich habe mir gesagt, ich mache mal ein Live, schaue mir, wie viele Leute sein werden. Hier sind so viele Leute. Ich werde öfter Lives machen müssen. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Ich werde einfach da mehr Zeit nehmen, immer wieder diese Lives machen. Danke, dass ihr hier war. Ich liebe es, euch zu dienen. Freue mich riesig, dass Jesus mich verwenden darf, dass ich Menschen in den deutschsprachigen Ländern, die meine Muttersprache sprechen, auch etwas von ihm weitergeben kann. Übrigens, noch kurz etwas, bevor ich hier rausgehe. Mein drittes Kinderbuch ist fertig geschrieben. Es heißt Reini verändert sein Herz. Ein Kinderbuch, wo ein kleiner Junge, der Reini, lernt, wie er sein Herz bewahren und sein Herz verändern kann. Buch ist fertig geschrieben, Buch ist auch fertig übersetzt. Und dieses Buch, die Bilder werden gerade gemacht. Und wir hoffen, dass ich das Buch zu meinem Herzseminar in der Schweiz fertig habe und rausbringe. Darauf arbeiten wir hin. Schön, dass ihr hier wart. Danke und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.